Du denkst, du hast Gott verstanden? Wirklich? Wenn du denkst, du hast Gott verstanden, kann dir Folgendes passieren. Gott nimmt das Konzept, das du von ihm hast, dir aus der Hand. Er reißt es dir aus der Hand, schmeißt es auf den Boden, sodass dir nichts als 1000 Trümmerteile übrig bleiben. Denn niemand kann abstrakt verstehen, wer Gott ist. Das musst du erleben. Willst du das? Achtung, Achtung, Vorsicht vor der Antwort. Denn Gott zu erleben kann ein sehr schmerzhafter Prozess sein. Also sei bitte ganz vorsichtig, wenn du das Gebet sprichst: Gott, ich möchte dich näher kennenlernen. Denn es könnte passieren. Gott zu erleben ist auf der einen Seite das Schönste, was es im Leben gibt. Aber auf der anderen Seite sieht es auf den ersten Blick oft so hässlich aus, dass man sich angewidert abwenden will. Denn Gott will uns da begegnen, wo wir ganz unten angekommen sind. Und das macht, würde ich sagen, keine Geschichte der Bibel so deutlich wie die Geschichte von Maria. Maria nennen wir Christen die Gottesmutter. Und sie ist es auch. Aber ich vermute, dass das nicht der Spitzname war, der den Menschen in Nazareth eingefallen ist, als sie sahen, dass Marias Bauch dicker und dicker wurde. Sie haben sie wahrscheinlich nicht Gottesmutter genannt, sondern ihr andere Spitznamen gegeben. Maria war ein Mädchen, auf das alle runterguckten, mit einem abschätzigen Blick. Sie kam aus Nazareth. Nazareth war ein kleiner Ort irgendwo im Hinterland in Galiläa. Da wollte eigentlich keiner wohnen. Also das wäre so, als würde Maria heute irgendwo im Hochhaus, im sozialen Brennpunkt, im 6. Stock wohnen. Oder halt in irgendeinem kleinen Haus in der Uckermark, wo man seit 50 Jahren draußen die Wand nicht mehr gestrichen hat. Da kommt Maria her. Und sie war nicht mal ein Junge. Nicht mal der männliche Stammhalter der Familie, der den Familiennamen weitergibt. Sie war ein Mädchen. Dazu noch jung. Vermutlich waren auch die Eltern eher arm. Das waren nicht so die Leute, wo man sich dachte, wenn die beim Elternabend zur Tür reinkommen, wo man sich denkt, hoffentlich setzen die dich lieber nicht neben mich. Das waren Leute, wenn die bei Penny an der Kasse anstanden vorne, wo man so innerlich schon mal mit den Augen gerollt hat. Aus so einer Familie kommt Maria. Alle blicken auf sie runter. Gott entscheidet sich jetzt dafür, in das Leben dieser Maria zu treten. Maria findet sich dabei dann aber nicht in der antiken Version von Pretty Woman wieder. Gott entführt sie nicht in das Loft seiner großen Herrlichkeit. Gott gibt ihr das größte Geschenk, das je ein Mensch bekommen hat. Aber auf den ersten Blick macht dieses Geschenk alles noch schlimmer. Denn Maria sitzt an einem Tag in ihrem Zimmer und plötzlich erscheint ihr der Erzengel Gabriel. Und er verkündet dieser jungen Frau, die bisher nur verlobt ist: Du wirst schwanger werden und du wirst Gottes Sohn auf die Welt bringen. Und das ist eine unglaubliche Ehre. Aber, und das muss man sich, glaube ich, klar machen, Maria, die ganz unten ist, stößt dieses Geschenk erst einmal in den Augen der Welt nur noch weiter nach unten. Was werden ihre Eltern sagen oder mindestens denken, wenn sie ihnen das erzählt? Ich bin schwanger. Und ja, ich weiß, die Hochzeit mit Josef ist noch ein paar Monate hin. Wie würde Josef reagieren, wenn sie ihm sagt: Josef, wir müssen mal reden. Ich bin schwanger. Und zwar vom Heiligen Geist. Wie wird Josef da reagieren? Kleine Orte wie Nazareth haben übrigens die Angewohnheit, dass sich alles sofort herumspricht, dass alle gleich Bescheid wissen. Und die Menschen in Nazareth waren ja damals in der sozialen Ordnung schon relativ weit unten. Und dann tut es besonders gut, wenn man sich über jemanden das Maul zerreißen kann, der noch tiefer gefallen ist. Irgendwie fühle ich mich dann besser. Dabei hätte Gott es ja anders machen können, oder? Die Geschichte hätte ja auch so gehen können, dass der Erzengel Gabriel beiden erscheint, Maria und Josef, und ihnen sagt, hört mal zu, folgender Plan, Gott hat einen Plan, das sieht so aus. Ihr heiratet in ein paar Monaten und dann möchte ich, dass Maria weiterhin Jungfrau bleibt und dann wird Maria schwanger werden vom Heiligen Geist und Gottes Sohn auf die Welt bringen. So hätte die Geschichte ja auch laufen können. Das Wunder wäre nicht kleiner gewesen. Maria wäre in diesem Szenario auch als Jungfrau schwanger geworden. Es wäre das gleiche Weihnachtswunder gewesen. Aber Maria wäre in diesem Szenario erspart geblieben, durch die Straßen von Nazareth zu schleichen, die Blicke zu ignorieren und die Kommentare zu überhören. Aber Gott tritt so in ihr Leben, dass sie vor den Augen der Welt erstmal nur noch weiter nach unten fällt. Dass vor den Augen der Welt kaum ein Mensch so verachtet aussieht wie diese Maria. Nur in all dem, und das ist das Besondere, vertraut Maria Gott. Sie sagt, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie muss auch durch diese heftige Zeit zum Glück nicht alleine durch. Sie, das erzählt die Bibel auch, sie geht für eine Zeit lang zu ihrer Verwandten Elisabeth, die auch durch ein Wunder schwanger ist. Und in dieser Zeit, in diesen Tagen, dichtet Maria ein Lied, ein sehr bekanntes Lied. Wir nennen es das Magnificat, von dem ersten Wort dieses Liedes in der lateinischen Übersetzung. Und dieses Lied ist so besonders, dass ich sagen würde, jeder Christ sollte das auswendig kennen und regelmäßig meditieren, regelmäßig darüber nachdenken, weil da so viele geistliche Weisheiten drin sind. Das Lied ist durchtränkt von den Erfahrungen, die Maria gemacht hat. Und ich lese euch einmal nur den Anfang des Liedes vor. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Maria hat die Erfahrung gemacht, dass Gott weitsichtig ist. Und wenn ich sage, Gott ist weitsichtig, weiß ich, dass das theologisch gesehen eine etwas spitze Formulierung ist, weil man sich fragen kann, Gott kann doch nicht weitsichtig sein, Gott sieht doch eh alles, der hat den perfekten Blick, der ist allwissend. Nee, Maria meint damit was anderes. Ich sag's mal so, wenn Menschen im Alter etwas schlechter sehen können und weitsichtig werden, dann fangen sie mitunter an, Zeitungen etwas weiter von sich wegzuhalten, damit sie die Schrift noch richtig lesen können. Was wäre, etwas verrückter Gedanke, aber lassen wir ihn einmal zu, was wäre, wenn es mit Gott ähnlich ist? Gott ist der Höchste. Gott sitzt hoch erhaben in seinem Thron auf dem Himmel. Gott kann nicht weiter über sich hinausblicken, da gibt's nichts. Gott kann nur nach unten schauen. Und hierin liegt nun das tiefe geistliche Geheimnis. Je weiter unten wir uns befinden, desto besser hat er uns im Blick. Wir Menschen schauen immer nach oben. Wir schauen nach oben zu den Leuten, die Erfolg haben. Wir bewundern die Leute, die ihren Sportwagen fahren können. Wir bewundern die Leute, die ihr Leben im Griff haben. Wir bewundern die, die trotz Stress immer noch gut gelaunt durchs Leben gehen, die ihren Körper im Griff haben, die schlank und rank bleiben. All die bewundern wir, weil wir Menschen nach oben blicken. Wir schauen nach oben, aber Gott schaut nach unten. Und je weiter unten wir sind, desto besser hat er uns im Blick. Und genau das hat Maria erlebt. Und deshalb kann sie Gott loben. Sie singt, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Da unten, wo niemand es vermutet hat, hat Maria erlebt, dass Gott sie in ihrem Elend voller Gnade anblickt. In ihrem Elend da unten hat sie den gnädigen Blick Gottes erlebt. Maria hat erlebt, dass es Gottes Art ist, die Dinge dieser Welt auf den Kopf zu stellen. Das, was wir für wertvoll achten, verachtet Gott. Und das, was wir für verachten, das hält Gott für wertvoll. Das hat Maria erlebt. Und deshalb singt sie, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und er lässt die Reichen leer ausgehen. Es gibt eine Auslegung dieses Liedes von Maria, von Martin Luther. Und ich lese euch einmal vor, wie Martin Luther dieses Magnifikat auslegt. Als die heilige Jungfrau also in sich selbst erfahren hatte, dass Gott in ihr so große Dinge wirkte, obwohl sie gering, unansehnlich, arm und verachtet gewesen war, lehrte sie der Heilige Geist diese reiche Kunst und Weisheit, dass Gott ein Herr von der Art ist, der nichts anderes zu tun hat, als zu erhöhen, was niedrig ist, zu erniedrigen, was hoch ist und kurz gesagt, zu zerbrechen, was geschaffen ist und zu schaffen, was zerbrochen ist. Gott ist der Gott der großen Umkehrung. Wusstet ihr das? Gott ist ein Gott, der alles auf den Kopf stellt. Der allmächtige Schöpfer, der hoch oben steht, kommt als wehrloses Geschöpf ganz nach unten in seine Schöpfung. Denkt doch mal daran, wie Jesus Menschen begegnet. All die erfolgreichen Leute, all die, die wir bewundern, auf die wir aufblicken, wo wir hochschauen, die ihr Leben im Griff haben, die alles haben. Wenn die zu Jesus kommen, dann brauchen die nichts. Die brauchen keinen Heiland. Die kommen in der Regel zu Jesus, um mit ihm ein theologisches Fachgespräch zu führen. Und diesen Leuten begegnet Jesus sehr schroff. Und er stößt sie vom Thron ihrer Selbstgerechtigkeit. Er lässt die Reichen leer ausgehen. Aber die Prostituierten, die Zöllner, diese Verräter, die Sünder, auf die wir herabblicken, zu denen setzt sich der menschgewordene Gott an den Tisch. An diesem Tisch hat so manch eine Frau ganz konkret erlebt, was es heißt, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Wer in seinem Elend mit Jesus am Tisch sitzt, den füllt er mit Gütern. Er erhebt die Niedrigen. Und draußen vor der Stadt von Jerusalem, da stirbt Jesus den hässlichsten Tod, den allerverachtetsten Tod. Machtlos hängt er am Kreuz und bricht damit die Macht von Sünde, Tod, Teufel und Hölle. Gott ist wirklich ein Gott der großen Umkehrung. Er stellt die Dinge dieser Welt auf den Kopf. Und Christ zu sein, heißt, genau das im eigenen Leben zu erfahren. Ich bin unten oder ich werde von ihm nach unten gestoßen, weil Gott mich da besser im Blick hat. Willst du das? Stell dir die Frage, willst du das? Wenn ich ohne das Gott nicht erleben kann, will ich Gott dann überhaupt erleben? Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir diese Frage überhaupt mit einem aufrichtigen Ja beantworten können. Und dennoch führt er uns diesen Weg. Er schaut in unser Elend. Wo ein Mann in seiner Ehe gescheitert ist, zum zweiten Mal, da hat er die Niedrigkeit seines Knechts angesehen. Wo eine Frau ihren Job verliert, zum dritten Mal in kurzer Zeit und alle sich fragen und an den Kopf fassen und fragen, wie kann man nur das auch noch vermasseln? Da hat er die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Wo einer mit seinem Kopf nicht klarkommt, obwohl es ihm eigentlich gut gehen sollte. Wo einer erlebt, dass alle auf sie so abschätzig runtergucken, weil sie erzählt, ich wohne da im Hochhaus. Da hat er die Niedrigkeit seiner Mägde und Knechte angesehen. Wo das Jugendamt kommen muss. Wo wir in der Gemeinde lieber nicht erzählen wollen, dass unsere eigenen Kinder nicht im Glauben stehen. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Gott zerbricht, was geschaffen ist, um zu schaffen, was zerbrochen ist. Gott reduziert uns auf ein Nichts. Aber da, wo mir nichts mehr bleibt, ich mir vorkomme wie ein Nichts, da besteht Hoffnung Denn seit den Tagen der Schöpfung war nichts schon immer das Material, mit dem Gott am liebsten gearbeitet hat. Denn aus nichts macht er alles.